haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Wien bei Nacht. Ich saß an meinem Schreibtisch und betrachtete die Rechnungen, die schön ausgebreitet vor mir lagen. Dann würfelte ich einmal für jede Rechnung. Bei einer ungeraden Zahl flog sie in den Papierkorb, bei einer geraden aus dem Fenster. Wenn andere Leute ihr Geld zum Fenster hinausschmeißen, darf unser eins, der kein Geld hat, wenigstens mit den Rechnungen ein wenig Spaß haben. Dazu hörte ich im Radio meine Lieblingssendung. Ich schaltete das Dampfradio ab und schon klopfte es an meiner Tür. Sie sah aus wie eine Zierpflanze, die zu lange im Regen gestanden hatte. Ich suche einen Mann. Tut mir leid. Das Partnerschaftsinstitut ist gegenüber. Bei mir gibt's nur einen Mann zur Auswahl und der steht vor Ihnen. Kostet täglich 500. Spesen extra. Ich suche einen ganz bestimmten Mann. Mein Auftreten ist selbstsicher und bestimmt. Ich suche aber einen ganz speziellen Mann. Ich sammle Pflanzen, lese Bücher und Spuren, liebe Papageien und Meerschweinchen. Ist Ihnen das speziell genug? Aber verstehen Sie doch, ich suche nicht Sie. Wäre auch blödsinnig. Schließlich stehe ich ja vor Ihnen. Ich möchte, dass Sie mir einen Mann suchen. Nichts leichter als das. Groß, blond, blauäugig oder klein, dick und mit grauem Star. Ich weiß nur seinen Namen. Peter Meyer. Es kommt ja ab und zu vor, dass sich jemand einen Scherz mit mir erlaubt. Schließlich gelte ich unter Leichenbestattern nicht umsonst als Stimmungsbombe. Aber das hier ging mir dann doch ein wenig zu weit. Die Dame schien nicht nur zu lange im sauren Regen gestanden zu haben, nein, sie war auch noch so dämlich zu glauben, dass ich auf ihr Spiel hereinfiel. Der Mann, den ich suche, heißt Peter Meyer. Soll ich Ihnen jetzt mal etwas sagen, Sie büstenhaltertragender Kurt Felix? Ich falle nicht auf Ihre dämliche Kamera herein, ich nicht. Sie missverstehen mich. Das werden wir ja gleich sehen, lieber Kurt. Hey, was machen Sie da? Kein Zweifel, Ihr Busen war echt. Ich distanzierte mich von meinem Gegrapsche und ich distanzierte mich von der Dame. Sicher ist sicher. Dann zückte ich mein Notizbuch, kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. Es wirkte. Die Frau entspannte sich beim Anblick des Bilderbuchdetektiven. Ich heiße Carmen Sprüngle und ich suche tatsächlich einen Mann, der Peter Meyer heißt. Ist das alles, was Sie von ihm wissen? Wir haben uns vor 2 Tagen in Wien kennengelernt. Wie das so kommt. Sie haben sich in ihn verliebt. Genau. Ich weiß nur seinen Namen und dass er einen grauen Mittelklassewagen fährt. Das war nicht viel, aber immerhin etwas. Die gute Carmen wurde noch ein wenig rot im Gesicht und dann verblasste sie wieder. Ich nahm den Auftrag an. Eine Fleißarbeit, mehr nicht. Wenn ich Glück hatte, konnte ich das Ganze bequem vom Schreibtisch aus mit ein paar Dutzend Anrufen erledigen. Carmen ging, so wie sie gekommen war, ohne Mann. Ich würfelte noch ein wenig und suchte dann das Telefonbuch. 2 Stunden später hatte ich es gefunden. Ich wollte gerade mit der Telefoniererei anfangen, da stand er plötzlich in meinem Büro. Er sah aus wie ich. Mein Doppelgänger lächelte. Da schau her, der gute alte Maloney. Was fällt Ihnen ein, so auszusehen wie ich? Wenn's noch mehr von der Sorte gibt, kommt meine Wenigkeit nie in den Genuss des Artenschutzgesetzes. Aber gehen sonst doch nicht so grantig, Maloney. Schließlich braucht auch Wien einen so depperten Detektiven. Was denn? Sie sind auch ein Schnüffler und kommen aus Wien? Das sagte ich doch schon. Wien, die Perle an der Donau. Die Stadt für Aufgeweckte und Lebensmüde. Er redete noch ein wenig weiter wie ein Prospekt des Verkehrsbüros. Ich ließ ihn reden. Der Kerl hatte zwar die Unverschämtheit, genauso auszusehen wie ich, aber er war bei weitem nicht so clever. Langsam erholte ich mich von dem Schock, doch nicht so einmalig zu sein, wie meine Mutti mir es immer einimpfte. »Philipp«, sagte sie immer, »Philipp, sowas wie dich gibt's nur einmal. Zum Glück.« »Ich suche einen Mann, Maloney.« »Das kommt mir bekannt vor.« »Der Mann heißt Peter Meyer.« Muss irgendwo in dieser Stadt wohnen. Und fährt einen grauen Mittelklassewagen. Woher wissen Sie das? Ich behielt das Geheimnis für mich. Ich nahm auch diesen Fall an, konnte damit zwei Meyers auf einen Schlag erledigen. Er sagte nicht genau, weshalb er den Meyer suchte, war hoffnungslos, etwas aus ihm herauszukriegen. Aber eine zweite Liebesgeschichte war dies nicht. Er ging und ich legte mich ein wenig hin. Das Telefon weckte mich. Carmen war am Apparat. Maloney, schnell, ich... Was ist denn, Carmen? Weshalb stöhnen Sie so? Haben Sie den Mann etwa schon gefunden? Er hat auf mich geschossen, Maloney. Er tut nur so, als ob er ist... Wer? Peter Meyer? Es geht zu Ende, Maloney. Ich... Dann kam plötzlich nichts mehr. Ich hatte wieder einmal Pech gehabt. Meine Klientin war tot und Vorschuss hatte ich keinen verlangt. Ich besuchte meine Klientin in ihrer Wohnung. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie lag am Boden, der Telefonhörer neben ihr. Die Kugel war auf Brusthöhe in sie eingedrungen. Keine Maßarbeit, aber sie hatte ihren Zweck erfüllt. War das das Ende einer heißen Liebesnacht in Wien oder bloß der Beginn unruhiger Nächte für mich? Ich wusste es nicht. Ich tat, was ich immer tue, wenn ich nicht weiter weiß, herumschnüffeln. Neben dem Bett stand ein Kassettenrekorder. Ich drückte die Taste. Bill, was ist im Kreativ-Tichas? Вот за крипующий до досветай. Учи, учи, вот так, а то и было, а то и сучу. Ich verstand nur Russisch. Unter dem Kopfkissen fand ich eine hübsche kleine Pistole. Carmen Sprüngli war also zu Lebzeiten alles andere als harmlos gewesen. Ihr Pass war nicht gefälscht, sah aber doch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war ein österreichischer Pass, ausgestellt auf den Namen Carmen Nowotny Sprüngli. Ich ließ alles stehen und Carmen liegen und ging zurück in mein Büro. Mein Wiener Doppelgänger erwartete mich schon. Na, Meloni, haben's schon was herausgefunden? Ja, die Brotpreise sind stabil geblieben. Erstaunlich. Wirklich ganz erstaunlich. Sie haben mir immer noch nicht verraten, weshalb Sie diesen Peter Meyer suchen. Berufsgeheimnis, Meloni. Aber ganz unter uns, sozusagen von Schnüffler zu Schnüffler. Der Peter Meyer hat in Wien was mitlaufen lassen, was ihm nicht gehört. Dass es sich dabei kaum um das Herz von Carmen handeln konnte, war mir inzwischen auch klar geworden. Mein Wiener Kollege ging wieder und ich setzte mich ans Telefon. Ich rief einige Meyers an, ohne dass ich den richtigen erreichte. Das Telefonbuch war voll von Meyers, die mit Vornamen Peter hießen. Weshalb führt die Regierung nicht endlich die Geburtenkontrolle bei Meyers und Müllers ein? Würde unsereins das Leben wesentlich erleichtern. Ich wollte das Telefonbuch gerade zum Fenster hinausschmeißen, da klopfte es an meiner Tür. Sie sah aus wie die Engel von der Wolke 7. Ich beschloss, vorsichtig zu sein. Sind Sie Philipp Maloney? Für Sie bin ich alles und jeder. Ich möchte aber Monsieur Maloney. Dann nehmen Sie ihn sich doch. Können Sie Französisch? Und ob ich das kann, soll ich Ihnen mal meine Zunge zeigen? Aber nicht doch. Ich meine, la langue. Ja, eine Lunge habe ich auch. No, pas Lunge, langue, sprechen, Sprache. Ganz meine Meinung, ohne Zunge keine Sprache. Bitte, keine Witze. Maloney, mein Mann ist gommisch genug. Ihr Mann? Oui, mon mari, mein Mann. Ich brauchte eine Weile, um mich von dem Schock zu erholen. Sie setzte sich auf einen Stuhl und strahlte mich an. Ich strahlte zurück. Ich möchte, dass Sie ihn bestatten. Ach, so ist das. Wunderbar. Aber eigentlich mache ich keine Bestattungen. Die Leichen räumen andere weg. Arbeitsteilung, Sie verstehen? Leiche? Ich verstehe gar nichts. Mein Mann ist keine Leiche. Ich möchte bloß, dass Sie ihn bestatten. Das verstehe nun ich wieder nicht. Weshalb möchten Sie ihn bestatten, wenn er noch gar nicht tot ist? Lebendige zu begraben ist ungesetzlich. Sie sollen herausfinden, ob er mich betrügt. Was denn? Ich soll ihn beschatten? Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. So viel also zu den alltäglichen Kommunikationsproblemen. Der Engel hatte schon ein wenig kürzere Flügel und auch die Augen strahlten nicht mehr so wie zu Beginn. Jetzt erst entdeckte ich den Ring an ihrem Finger. Wir sind erst seit einem halben Jahr verheiratet. Sie müssen wissen, ich bin Französin. Echt? Da wäre ich nie drauf gekommen. Ist aber so. Schon gut, ich glaube Ihnen alles. Ich glaube, dass er mich betrügt. Verstehe. Mit einer anderen. Ist anzunehmen. Vous savez, wissen Sie, Monsieur Maloney, ich werde erben ein Großvermögen. Und ich möchte nicht teilen dieser Vermögen mit einem Mann, der mich betrügt. Nun, ehrlich gesagt, überlasse ich das Herumschnüffeln in fremden Betten jüngeren und dümmeren Kollegen. Aber Sie müssen mir helfen. Ich muss gar nichts, Frau... wie heißen Sie eigentlich? Jacqueline Maier. Wie bitte? Jacqueline Maier. Wenn Ihr Mann Peter heißt und einen grauen Mittelklassewagen fährt, haben Sie mich schon so gut wie engagiert. Aber woher wissen Sie das? Ich weiß noch viel mehr. Ihr Mann war kürzlich in Wien. Vous êtes, Sie sind ja phänomenal, Monsieur Maloney. Ich ließ mir Ihren Schmus gefallen. Peter Meyer wurde also nicht nur von Carmen und dem Wiener Detektiv gesucht, nein, er war auch noch mit diesem Engel verheiratet und untreu. Dieser Mann musste ein Ungeheuer sein. Jacqueline ging und ich verpasste es, sie zu küssen. Wäre eine einmalige Chance gewesen. Es war nämlich das letzte Mal, dass ich den Engel lebend sah. Irgendwann führen auch die schwierigsten Ermittlungen zum Erfolg. Jetzt, da ich wusste, welcher Peter Meyer den ganzen Trubel verursacht hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fall aufgeklärt war. Ich beschloss, Peter Meyer heimzusuchen. Er kam gerade aus der Garage und hatte eine Kreissäge unter dem Arm. Sind Sie Peter Meyer? Ja. Fahren Sie einen grauen Mittelklassewagen? Ja, wieso? Ist der falsch parkiert? Nein, nein. Ich verkaufe ihn nicht. Macht nichts. Ich bin nämlich der einzige Privatdetektiv der Stadt, der zu Fuß unterwegs ist. Sie sind Privatdetektiv? Er erschrak ein wenig gar fest. Seine Augen wanderten zurück in die Garage zu seinem Wagen. Dann klammerte er sich noch etwas fester an die Kreissäge. Er machte einen ziemlich verwirrten Eindruck. Sein Blick gefiel mir nicht. Es gab eigentlich nichts an ihm, das mir gefiel. Ich habe jetzt keine Zeit, muss noch ein Möbelstück bearbeiten. Ach so, Sie sind Schreiner. Nicht ganz, nur ein Hobby. Im Hauptberuf bin ich Conferencier. Na, dann erzählen Sie mir doch mal einen Witz, Meier. Ich sagte doch schon, dass ich keine Zeit habe. Er ließ mich stehen und verschwand im Haus. Ich sah, wie er mich hinter einem Rollo stehend beobachtete. Ich verdrückte mich ins Gebüsch und wartete. Es dauert manchmal verdammt lang, bis es dunkel wird. Ich unterhielt mich mit einem Eichhörnchen und schaute einem Baum beim Wachsen zu. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Endlich war es dunkel. Ich kroch aus meinem Versteck und ging in die Garage. Aber Jacqueline, schlafen Sie immer hier? Sie antwortete nicht. Jacqueline Meyer war tot. Ihr Körper lag verkrümmt im Kofferraum eines grauen Mittelklassewagens. Es dauerte noch ein paar Minuten und dann stand Peter Meyer in der Garage. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, zuschlagen. Danach lag Meyer stöhnend in einer Ecke der Garage. Ich verstehe das nicht. Wie zum Teufel konnten Sie wissen, dass meine Frau in dem Kofferraum liegt? In meinem Beruf denkt man immer an das Schlimmste und bekommt meistens recht damit. Jacqueline wollte, dass ich sie beschatte. Sie glaubte, sie seien ihr untreu gewesen. Damit hatte sie nicht Unrecht. Ich wusste schon, was mir blüht, wenn sie dahinter gekommen wäre. Scheidung und Ade, ihr schönen Millionen. Und da haben sie zugedrückt. Pech für sie, dass sie ihre Geliebte aus Wien unbedingt wiedersehen wollte. Aus Wien? Tut mir leid, ich habe in Wien keine Geliebte. Machen Sie jetzt doch nicht alles komplizierter, als es eh schon ist. Sie haben nicht nur Ihre Frau, sondern auch Carmen Sprüngli umgebracht. Wer zum Teufel soll das sein? Ich zückte meine Brieftasche. In Carmens Wohnung hatte ich eine hübsche Fotografie der Verblichenen mitlaufen lassen. Als typischer Vertreter der Spezies Jäger und Sammler lasse ich mir solche Gelegenheiten nie entgehen. Ach die, ein ziemlich verrücktes Huhn. Sie geben also zu, die Tote gekannt zu haben. Ja, was heißt hier schon gekannt? Sie hat mir in Wien eine Aktentasche in die Hand gedrückt. Eine Verwechslung. Und das soll Ihnen einer glauben? Aber es war tatsächlich so. Ich war gerade in der Hotelhalle, da kam sie plötzlich auf mich zu. Entschuldigung, sind Sie der Mann vom KGB? Ja, wieso? Hier, die letzten Berichte von Bloch. Nehmen Sie sie mit. Und weg war sie. Sagten Sie KGB? Ja, Ich bin Mitglied im Komiker- und Gauklerbund, kurz KGB. Und von der anderen Organisation gleichen Namens haben Sie noch nie etwas gehört? Sie meinen doch nicht etwa... Den russischen Geheimdienst. Offenbar war Carmen Sprüngli eine Anfängerin. Oder sie wollte dem guten alten Botschafter Bloch bloß einen Gefallen tun und hat nach seiner Rückberufung in die USA die letzten Dokumente noch weiterleiten wollen. Und ist bei einem Komiker wie Ihnen gelandet. Ihr Pech, dass die halbe Welt hinter Ihnen und den Dokumenten her ist. Sie haben sich die schlechteste Zeit ausgesucht, um Ihre Frau zu ermorden. Das ist doch alles bloß ein schlechter Witz. Er lachte ein verrücktes Lachen. War wohl kurz vor dem Durchdrehen, der Junge. Ich ließ ihn in der Garage bei seiner toten Frau und ging rüber zum Haus. Ich sah gerade noch einen Schatten, der mir ähnlich sah und eine Aktentasche bei sich trug. Mein Wiener Kollege war schneller als ich. Ich ging ein wenig deprimiert zurück in mein Büro. Ein nagelneues Kassettengerät stand auf meinem Schreibtisch. Ich drückte die Taste. Grüß Gott, Meloni, altes Haus. Tut mir leid, dass ich mich nicht persönlich verabschieden kann, aber die Pflicht ruft. Ich habe meine Unterlagen und Sie haben noch eine Leiche. So kriegt doch jeder, was er verdient, nicht wahr? Carmen Sprüngli war für uns nach der missglückten Übergabe ein Sicherheitsrisiko. So ist das halt in unserem Beruf. Keine Angst, Meloni, ich bin kein Schnüffler, ich bin bloß Agent beim KGB. Ihr Pech, dass Sie genauso dämlich aussehen wie die Zeichnung eines Privatdetektivs in unserem Archiv. So habe ich mich halt verkleidet wie der Meloni. Soll nicht wieder vorkommen. Servus, Meloni. Und sonst nicht allzu traurig. Ich war nicht traurig. Ich trank 3 Flaschen Whisky und legte mich dann in die Badewanne. Scheißleben, dachte ich. Vielleicht sollte ich doch mal wieder zum Berufsberater gehen. Aber bei meinem Pech würde der gerade seine ermordete Sekretärin verspeisen oder mit dem CIA telefonieren. Also ließ ich es bleiben. Ich trank noch eine Flasche und ging dann auf die Toilette. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, kotzen.